Der betroffene Tetzel stellt Gegenthesen auf. Auch der streitbare Ingolstädter Professor Eck rührt sich. In Luthers Erwiderungen verschärfen sich die ursprünglichen Erklärungen noch. Auch Italien meldet sich nun. Einflussreiche Kreise dringen in Rom darauf, rasch gegen Luther vorzugehen. Dieser hat nach Rom ein Rechtfertigungsschreiben abgesandt. Zu dem Prozess, den die Scharfmacher wünschen, kommt es nicht, da Herzog Friedrich der Weise seine schützende Hand über ihn hält. Luther ist beauftragt, sich binnen 60 Tagen in Rom zur Rechtfertigung einzufinden, aber der Kardinallegat Thoma de Vio aus Gaeta, genannt Cajetanus, stößt auf dem Reichstag von Augsburg beim alten Kaiser und bei den Kurfürsten auf Ablehnung, sodass er sich herbeilässt, den widerspenstigen Mönch in Deutschland zu verhören, was mit dessen vorläufiger Rettung gleichbedeutend ist. Das Verhör findet vom 12. bis 14. Oktober 1518 in Augsburg statt. Wie später in Worms ist Luther zunächst versöhnlich und beeindruckt. Er fällt dem Kardinallegaten zu Füßen, der ein leichtes Spiel zu haben hofft. Als aber Cajetanus' Widerruf der Irrtümer und das Versprechen, den Frieden nicht mehr zu stören, fordert, erwacht der eigentliche Luther. In schriftlicher Widerlegung der gegen ihn erhobenen Anschuldigungen offenbart er einen felsenharten Willen. Auch der Papst kann irren, hat doch selber der heilige Petrus geirrt. Er verlangt die Widerlegung aus der Schrift. Es ertönt die unbeugsame Wendung: Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Gegen diesen unheimlichen Menschen bleibt dem Legaten und Kardinal nur noch die Autorität seines hohen Ranges. Er befiehlt ihm zu widerrufen. Aber jetzt geschieht das für Cajetanus Unerhörte. Luther weigert sich, dem Befehle Folge zu leisten. Ehe er Augsburg verlässt, und er tut gut daran, verfasst er die Schrift, die von dem schlecht Unterrichteten an den besser zu unterrichtenden Papst appelliert. Schon hat Cajetanus das päpstliche Breve in der Hand, das Luther in seine Gewalt bringen soll, der in Rom bereits zum Ketzer erklärt worden ist. Aber der Kardinal, der die Stimmung auf dem Reichstag kennengelernt, ist für ein behutsameres Vorgehen. So wird der Kämmerer Karl von Miltitz zu Friedrich dem Weisen, dem Landesherrn des widerspenstigen Mönchs, entsendet. Er überbringt jenem die goldene Rose und hofft, ihn durch diese Gunstbezeigung zu einem energischeren Vorgehen gegen Luther zu bewegen. Aber der Kurfürst lässt sich nicht bestimmen, hat ihm doch Maximilian selbst gesagt, er solle den Mönch fleißig bewahren. Friedrich fordert ein deutsches Schiedsgericht, und so muss sich Karl von Miltitz zum Weg der Unterhandlung bequemen. Am 3. Jänner 1519 hat er mit Luther in Altenburg eine Zusammenkunft. Gegen Zusage einer Untersuchung seiner Angelegenheit durch einen deutschen Bischof verpflichtet sich Luther zu schweigen, wenn auch seine Gegner schweigen würden. Das ist ein Zugeständnis, dessen er bald enthoben wird, denn diese, voran der Professor Eck, wollen über die Sache keine Ruhe walten lassen, sie wollen Luther auf ein offenkundiges Abweichen von den Kirchenlehren festlegen, um dann erst recht gegen ihn vorgehen zu können. Eck hat mit Luthers Kollegen und Anhänger Dr. Andreas Bodenstein aus Karlstadt eine Disputation zu Leipzig vereinbart und dabei ohne Nennung des Namens auch Luther herausgefordert, der darum auch bei der am 27. Juni beginnenden Disputation anwesend ist. Da Karlstadt dem gewandten Dialektiker Eck alsbald unterliegt, greift Luther am 4. Juli ein. In diesem Streit leugnet er die Unfehlbarkeit der Konzile und verlässt damit den Boden der alten Kirche. Der Streit auf der Pleißenburg zu Leipzig macht den Humanisten klar, dass es sich bei dem Wittenberger nicht um bloßen Mönchszank handelt. Nun stellt sich der feurige Ulrich von Hutten mit seiner schneidigen Feder auf Luthers Seite und opfert sogar die guten Beziehungen zum Erzbischof Albrecht von Mainz und Magdeburg, einem Hohenzollern, der durch den Kampf gegen den Ablasshandel persönliche Schädigung erfuhr. Hutten reist, allerdings erfolglos, für Luther zum neuen Kaiser. Schon vor der Disputation zu Leipzig hatte sich der junge Professor des Griechischen an der Universität Wittenberg, Philipp Melanchthon, Schwarzerd aus Bretten, dem Reformator angeschlossen. Auch die Hussiten wenden sich an Luther, der die ihm übersandten Schriften von Hus studiert. Es entstehen drei Flugschriften, in denen Luther sich nicht mehr bloß als der persönliche Streiter für eine Kirchenlehre fühlt. Er will die Sache seines Volkes gegen die Romanisten ausfechten. In seiner Person erhebt sich das politisch jahrhundertelang durch den römischen Papst missbrauchte, finanziell von den Welschen ausgesogene, durch das Wesen der Verfallskirche sich völlig überfremdet fühlende Volk. Luther lässt im August 1520 seine wie Fanfarenstoße der Deutschheit wirkende Schrift an den christlichen Adel deutscher Nation von des christlichen Standes Besserung, dann die lateinische De Captivitate Babylonica Ecclesiae Praeludium und von der Freiheit eines Christenmenschen erscheinen. In der ersteren lehnt er einen eigenen Priesterstand ab. Jeder Christ ist zugleich Priester und hat das Recht, in Glaubensfragen Stellung zu nehmen und die Schrift auszulegen. Es gibt kein päpstliches Monopolrecht in Glaubenssachen. Der Papst ist nicht allein berechtigt, ein Konzil einzuberufen. Das Konzil muss frei von päpstlicher Beeinflussung sein. In der zweiten Schrift verwirft Luther die Siebenzahl der Sakramente und lässt nur noch die Taufe, das Abendmahl und die Buße gelten. Der Laie hat das Recht, den Kelch zu erhalten. In der dritten Schrift führt er aus, dass der Christenmensch frei sei und niemandem untertan. Zugleich mahnt er zu echter Nächstenliebe, indem er erklärt, der Christenmensch sei ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan. Wir sehen, aus dem Streit um den Ablass ist etwas viel Mächtigeres geworden. Es geht um die Frage des Verhältnisses des Menschen zu Gott. Aus der Reformation, wie sie die Konzile verfechten wollten, ist ein Kampf des deutschen Menschen um seinen Gott geworden. Der Streit geht also um den Kern aller Dinge. Es sind ewige Probleme, keine subalternen Missstände mehr. Indessen bleibt man in Rom nicht müßig. Vor allem ist es der Scharfmacher Eck, der schürt und den Prozess gegen Luther, schon aber auch gegen dessen kurfürstlichen Schützer betreibt. Wieder ist Cajetan für behutsames Vorgehen, dringt aber nicht durch. So wird die Bannbulle gegen den Glaubensstreiter vollzogen. Aber die Wittenberger Professoren weisen sie zurück und Luther darf es wagen, vor dem Elstertore zu Wittenberg die päpstliche Bulle am 10. Dezember 1520 zu verbrennen. Damit war aller Welt kundgetan, dass es mit der Allmacht des Papstes in kirchlichen Dingen vorbei ist. Ein Sturm des nationalen Selbstgefühls ist gegen die jahrhundertelange Bedrückung durch Rom entfesselt. Aus den Bindungen des Mittelalters hebt sich ein neues nationales Deutschland empor. Wird es, woran unendlich viel hängt, die ganze Nation erfassen? Wird es dem deutschen Volk mit einem neuen Verhältnis zu Gott zugleich ein neues Reich bringen? Das alte Reich ist nicht mehr zu reformieren. Die von Maximilian mit so guter Absicht und so großer Begeisterung unternommenen Versuche haben das erst recht bewiesen. Das Schicksal hat die größten Fragen aufgerollt und Deutschland geht der größten Entscheidung entgegen. Wird das deutsche Volk reif und stark genug sein? Die Beantwortung der Frage muss zum großen Teil in der Person des Mannes liegen, der nun von den Kurfürsten anstelle des verstorbenen Maximilian zum Kaiser gewählt wird. Der neue Herrscher, der durch seine Stellungnahme im großen Glaubensstreit für lange der deutschen Geschichte das Gepräge gegeben hat, ist als Enkel Maximilians und Sohn Philipps am 24. Februar 1500 zu Gent geboren worden. Früh verwaist, spät sich entwickelnd und lange Zeit schwächlich, ist Karl der Erziehung seiner trefflichen Tante Margarete und den Lehren des streng kirchlich eingestellten Utrechter Theologen Hadrian überlassen.